Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt das große Fressen Teil 2. Und ich möchte mich mit euch unterhalten über ungewöhnliche Essgewohnheiten, über Lebensmittel und Sex, über Völlerei und über ekelhafte Essgewohnheiten oder das, was vielleicht einige für ekelhaft ansehen und empfinden, ihr selbst aber als einen großen Genuss empfindet. Also, das große Fressen Teil 2, das ist das Thema unserer Sendung heute Nacht. Ich bin gespannt, was ihr mir zu erzählen habt. Ruft mich an 0800 5678 111, die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Philipp, 24 Jahre. Das ist richtig, das bin ich. Das bist ich kann, du. Ich kann dich auch im Fernsehen gerade sehen, ich habe dich hier an, ohne Ton. Ja. Und ja, ich muss erstmal sagen, deine Sendung finde ich super spitzenklasse und darum habe ich dich auch angerufen. Dankeschön. Weil ich habe ein Problem, was heißt Problem? Also ich habe in der letzten Zeit einiges durchgemacht, von wegen Kollegen und so. Und von daher möchte ich auch deine Meinung und deinen Rat dazu mal eigentlich erfahren. Und das gehört zu unserem heutigen Thema? Das gehört auf jeden Fall zu deinem Jetzt Thema. Jetzt spannst du mich auf die Folter. Ja, also das erstmal so. Ich muss erstmal sagen, mein Vater, der hat eine Metzgerei. Ja. Und damit fing das ganze Übel eigentlich auch schon mal erst an. Mhm. Also es geht darum, meine Freunde, also ich bin so mehr in der Grufti-Szene befreundet. Du bist aber nicht ein junger Metzger auch. Nein. Hätte ja sein können, dass du ihn. Ich bin eher in anderen Dingen, bin ich mehr interessiert als in der Metzgerei. Ja. Also in der Grufti-Szene. Ich bin mehr in der Grufti-Szene involviert. Ja. Also meine ganzen Freunde und so, die befinden sich da. Ich bin zwar nicht so der Grufti-Typ, ich bin mehr der Skateboardfahrer und so. Und aber von daher, also ja, das hängt alles mit dieser Grufti-Szene so zusammen. Jetzt Problem. Schlagen wir den Haken zu dem Thema. Richtig. Also, das war so, vor 5 Tagen war das ungefähr. Da habe ich mit meinen Freunden abends eine Nacht durchgemacht. Und um auf das große Fressen zu kommen, was heute dein Thema ist, ging es halt darum, wir hatten alle was getrunken und dann ging es darum, dass meine Freunde gerne eine schwarze Messe abhalten wollten. So war das. Ja, und dann hieß es auf einmal so, Philipp, guck doch mal bei deinem Vater in der Metzgerei, ob wir da nicht was für diese schwarze Messe auftreiben könnten. Und da hab ich gesagt, okay, wir gehen mal in das Kühlhaus und gucken mal, was man da so findet. Was fand man denn? Also, jetzt wird's extrem. Ja, wir sind alle schon gefasst. Also, wir haben ein ganzes Schwein haben wir genommen vom Haken, ein ganzes, und sind mit diesem Schwein beim Freund von mir in den Keller gegangen. Da haben wir dieses Schwein geopfert, also innerhalb dieser schwarzen Messe, die wir da abgehalten hatten. Ich habe sowas vorher noch nie gemacht, muss ich dazu sagen. Das Schwein war ja natürlich gehäutet. Es war gehäutet. Und ausgeblutet, logisch, ne? Ausgeblutet war es noch nicht, es war ganz frisch. Es war von, also an diesem Tag, wo wir es geholt haben, war es auch ganz frisch vom Schlachthaus noch abgeholt worden. Aber das Blut sollte abtropfen im Kühlhaus. Ah ja, aber das Hauptblut war dann schon draußen. Das Hauptblut war so gesehen schon draußen. Jetzt habt ihr es mitgenommen in den Keller und habt es geopfert. Was heißt das? Was habt ihr genau gemacht? Also, ja, mein Freund, der hat halt diesen Opferkeller bei sich eingerichtet. Der wohnt alleine, hat ein Haus zur Verfügung und der hat bei sich diesen Opferkeller halt schon eingerichtet und dann haben wir mit einer Säge den Kopf abgetrennt und da ist dann halt Blut geflossen und das wurde in einem Kelch, möchte ich mal so sagen, aufgefangen und ja. Mich schaudert's. Ja, mich in einem Kelch aufgefangen. In und einem was Kelch aufgefangen. Heißt das, dass ihr, wie viele Leute wart ihr? Wir waren zu sechst. Dass die 6 Leute, inklusive Philipp, dann von diesem Blut getrunken haben? Ja, das kommt nachher. Also wir hatten diesen Kelch, damit wurde dieses Blut aufgefangen, dieses abgetropfte Blut wurde in diesem Kelch gefangen, der wurde rumgereicht Und 6 ist auch diese magische Zahl, die halt immer dabei sein muss bei dieser schwarzen Messe. Und also ihr habt getrunken? Wir haben es getrunken. Also es ging reihum, jeder musste einen Schluck nehmen. Wenn ich es nicht getrunken hätte, dann wäre ich aus diesem Zirkel sozusagen ausgestoßen worden. Wie schmeckt denn kaltes, altes Schweineblut? Ja, scheiße, ne? Also gut. Möchte ich jetzt mal so sagen, im Nachhinein, also ich... Erzähl es uns weiter, nun ist das Schwein war ausgeblutet, liebe Tierschützer, das Schwein war schon lange vorher tot, also falls gerade jemand zugeschaltet haben sollte, es ist noch alles relativ im grünen Bereich, obwohl es ganz auch nicht im grünen Bereich ist. Nein, natürlich nicht ganz im grünen Bereich, aber immerhin, es war tot schon vorher. Was wurde dann weiter mit dem Schwein gemacht? Habt ihr es auch roh gegessen? Also es wurde nachher noch, wurden noch Stücke von diesem Schwein abgetrennt. Ja. Und manche Leute, also ich habe nicht davon gesogen, aber andere Leute haben noch von diesem Schwein das Fleisch abgetrennt und aufgesogen. Aufgesogen? Richtig, also ausgelutscht, oder? Reingebissen und aufgesogen, um die Kraft und Energie aus diesem Schwein nachher im nachträglich noch zu erhalten. Also ich muss sagen, ich kenne mich persönlich auch nicht dazu allzu gut aus in dieser Szene. Meine Freunde sind alle involviert, ich persönlich nicht. Ich habe das zum ersten Mal gemacht, möchte ich auch dazu sagen. Und jetzt im Nachhinein... Ich hoffe zum letzten Mal auch. Zum ersten und zum letzten Mal. Ich fühle mich auch... Jetzt hast du wahrscheinlich mächtig Ärger aufbekommen mit deinem Vater, ne? Ja, nein, das Schlimme ist, er hat es noch gar nicht gemerkt. Ach so, wie? Weil das Schwein hängt eigentlich 5 Tage, damit das Blut abtropft im Kühlhaus, damit es auch... Wo befindet sich das Schwein denn die Reste des Schweins im Moment? Die Reste des Schweins, die wurden entsorgt. Ich weiß nicht, was mein Freund damit gemacht hat. Ich habe das Schwein so dagelassen bei ihm im Keller. Entsorgt man ja. Er meinte, er würde sich darum kümmern, halt, was damit geschieht. Ich schätze mal, er hat es im Moment auch schon wieder entsorgt. Entsorgen ist nicht, gut. Was er damit so ein riesiges Schwein kann man nicht mal irgendwo schnell in den Müll kippen. Nee, kann man auch, ich weiß nicht, ob er es vergraben hat oder... Keine Ahnung. Also du sagst, ich höre auch aus deiner Stimme und so wie du es erzählst, es war nicht dein Ding und deine Welt. Nein, und du machst es niemals wieder? Nie mehr, nein. Also wie lange hat diese ganze Aktion denn gedauert? Die Prozedur, die eigentliche Hauptprozedur hat 1 Stunde ungefähr gedauert. Und ansonsten die ganze schwarze Messe hat ungefähr 2,5 Stunden, würde ich mal jetzt so sagen. Gab es noch was Ekstatisches dann in dieser... Schwarze Messe? Ekstatisches, ja, es waren auch Frauen dabei. Und im Endeffekt hin hat es halt noch in eine Orgie mit Blut, mit diesem Schweineblut. Sex, das wurde Sex noch Orgie. Auf die Körper aufgetragen und mit diesem Blut wurde nachher noch eine Orgie gefeiert. Und die hast du auch mitgemacht? Die habe ich auch mitgemacht. Orgie heißt... Frag mich nicht, warum ich es getan habe. Orgie, Philipp, Orgie heißt, es gab Gruppensex mit den toten Schweinen. Richtig. Das ist ja wie mit dem Fleisch, mit der abgezogen... Also wenn es nicht so schlimm wäre, müsste ich jetzt sehr lachen. Es ist wie ein Fellini-Film. Ja, Fellini kenne ich nicht, aber es war extrem. Jetzt erzähl mir bitte, wie du das deinem Vater erklärst, dass dieses Schwein weg ist. Also ich hoffe, bis heute hoffe ich noch, dass er es nicht merkt. Natürlich merkt er, dass ein ganzes Schwein fehlt. Ja, ja. Das hat er für teures Geld eingekauft. Das ist das Schlimme daran. Aber ich weiß persönlich nicht, wie ich es ihm erklären soll, dass dieses ganze Schwein auf einmal verschwunden ist. Ich auch nicht. Ob ich es vielleicht, ich kann es auf keinen anderen schieben, das könnte ich mit mir persönlich nicht vereinbaren. Und... Sag mal, Philipp, hast du zudem auch noch ein Problem, jetzt aus dieser Clique rauszugehen und aus der Szene rauszukommen? Auch. Also die Freunde, die ich in dieser Szene habe, die kenne ich schon sehr lange. Und ich möchte sagen, es sind auch gute Freunde. Also hör mal auf. Eigentlich. Dieses zu besprechen jetzt hier im Rahmen der heutigen Sendung führt ein bisschen zu weit, weil wir das Thema ja ganz klar abgegrenzt haben, das große Fressen. Und das war nun schon ein krasser Fall, den du geschrieben hast. Ich möchte dir aber trotzdem dennoch unsere Hilfe anbieten, nämlich indem du gleich ein paar Worte mit meinem Psychologen, dem Peter, redest. Ist das okay? Ja, was sagst du denn persönlich dazu? Wozu jetzt? Mit dem Vater oder generell? Ja, ein Rat von dir, der wird mir vielleicht schon weiterhelfen, inwiefern was du deinem Vater verhalten soll. Was du deinem Vater erzählen sollst? Entweder das oder ob du meinst, ob ich mich von meinen Freunden da, obwohl ich die schon so lange jetzt kenne, ob ich mich da abgrenzen soll? Eindeutig ja. Eindeutig. Eindeutig ja. Und das ist jetzt einfach mal so der erste Rat oder der erste Eindruck von mir. Mhm. Und um das zu vertiefen, biete ich das Gespräch mit dem Psychologen an. Ja. Und was den Vater betrifft, wirst du wohl nicht herum können, die Wahrheit zu sagen. Ja. Und mit deinen 21 Jahren musst du dann halt irgendwie sehen, dass du das Geld aufbringst und dem Vater das wieder gut machst. Ja, ich meine, also mit dem gut machen, das ist kein Problem. Mhm. Aber ob ich ihm jetzt sage, was mit diesem Schwein passiert ist, dass ich von dem rohen Schwein gegessen und getrunken. Ja, du musst es ihm vielleicht auch nicht so detailliert erzählen. Dass ich ihm das werden dich gleich zurückrufen. Du legst jetzt auf und gleich klingt das Telefon nochmal. Darf ich noch was sagen? Also, ach, Philipp. Jetzt hat er irgendwie ist die Leitung weggebrochen. Egal. Wenn du uns zuhörst jetzt noch, leg bitte auf, damit wir dich dann sofort zurückrufen können. Es geht weiter mit Layana, die ist 16 Jahre alt, und Samira, die ist 17 Jahre alt. Ja, hallo, Domian. Zwei Mädels. Ja. Habt ihr so ein Doppeltelefon? Nee, haben wir leider nicht. Mit wem rede ich? Ich habe keinen Lautsprecher, sonst könnte sie mithören. Mit wem rede ich denn jetzt zuerst? Mit der Layana. Mit Layana. Mhm. Layana, das Thema heißt das große Fressen. Ja, ne? Ich kann leider nicht mithalten. Wir haben ja gerade schon eine Horrorgeschichte gehört, die ist ja fast gar nicht mehr zu toppen. Ja. Der also, arme Metzgermeister. Es ist zwar nicht so krass, aber ja, also wir fressen uns halt auch ziemlich zu mit allen möglichen Dingen. Aber nicht jetzt mit Schwein, mit Rohschwein oder was weiß ich, Blut oder so. Nee. Aber ja, wir essen halt ziemlich viel und machen halt auch ziemlich viel Quatsch mit dem Essen. So. Ihr beiden Mädchen, was esst ihr denn so viel? Alles, also keine Ahnung, wenn, also meistens übernachtet sie bei mir oder ich bei ihr. Und wir wollen auch später mal zusammenziehen, so. Auf jeden Fall. Was? Jetzt hab ich mich verstanden. Wir wollen später auf jeden Fall mal zusammenziehen. Ach so, ja. Mhm. Ja, dann können wir die Scheiße da zusammen machen. Ja. Auf jeden Fall. Ja, wir essen halt ziemlich, wir essen alles eigentlich, alles. Ja, wie? Was heißt alles? In besonderem Übermaß auch, oder wie? Ja, klar. Also. Was habt ihr denn heute? Heute Abend wart ihr beiden zusammen. Bitte? Ihr wart heute Abend zusammen. Den Abend habt ihr miteinander verbracht. Was habt ihr alles in euch hineingestopft? Also, erstmal machen wir manchmal so, also ziemlich oft, so, machen wir uns Kaffeeschock. Was? Kaffeeschock? Ja. Was ist das? Also wir trinken dann voll viel Kaffee und irgendwann kriegt man dann so einen Schock. Hast du vielleicht mal irgendwie 10 Tassen oder so getrunken? Ja, ich ahne das. Das Herz vibriert dann. Ne? Und ja. Sowas also, macht ihr? Ihr trinkt dann eine ganze Kanne sehr stark? Eine Kanne, 3 oder 4 Kannen vielleicht. 3 oder 4 Kannen Kaffee, um einen Kaffeeschock zu bekommen. Ja. Bitte nicht nachmachen. Ja. Wir erzählen das nur mal so ganz locker. Ja. Danach habt ihr einen Kaffeeschock. Ja, und dann lachen wir halt die ganze Nacht durch und so. Habt ihr im Moment auch einen Kaffeeschock? Im Moment noch nicht. Also wir haben jetzt, wie viel haben wir intus? 5? Nein, Quatsch, das war 7, 8, keine Ahnung. Und ihr habt dazu auch was gegessen? Ja, also heute, na klar, also heute haben wir wieder so viel gegessen. Wir essen eigentlich jeden Tag so viel. Wie viel? Ich muss immer wieder fragen, wie viel ist es denn dann pro Tag? Ja, also morgens essen wir Pizzen. Manchmal 2, also, oder auch nur eine. Mhm. Ja, und dann, was essen wir noch? Alles Pommes, dann gehen wir einkaufen extra noch irgendwo, was weiß ich. Gehen wir schnell noch in den Supermarkt und holen uns voll die Sachen, Kuchen und Torten und alles. Süßigkeiten. Eis, alles Süßigkeiten, Schokolade, Chips. Dann denke ich mir, Layana. Nein, sind wir nicht. So, kugelrund. So, wir sind nämlich genau das Gegenteil. Also wir haben das Glück, dass wir nicht zunehmen dabei. Das glaube ich euch nicht. Doch, das ist. Dann erbrecht ihr das wieder. Nein. Nein. Ihr behaltet das alles in euch. Pizzen zum Frühstück. Alles. Schokolade und Pommes mit Mayo. Genau. Und darf ich euch dann auch ganz indiskret fragen, warum tut ihr das? Ja, weil ich weiß nicht, also. Es ist auch ziemlich krass, so wir gleichen uns so ziemlich. Wir haben uns dann irgendwann haben wir uns kennengelernt und dann haben wir es erstmal verschwiegen, so dass wir was wir da alles immer fressen und so. Ihr seid fresssüchtig, ohne dick zu werden. Das kannst du eigentlich gar nicht geben. Ja, irgendwann muss es doch an. Wie viel wiegst du denn? Ich wiege, oh Gott, dann habe ich mich das letzte Mal gewogen. Wie viel wiege ich vielleicht? 60. Hm. Und ich bin 1,75. Nimmt, ich muss jetzt auch solche Sachen fragen, nehmt ihr vielleicht Abführmittel, damit das wieder schnell rauskommt? Nee, gar nicht, um Gottes Willen. Ihr macht das nur einfach so aus Joke. Ja, klar. Gib mir mal die Samira. Samira, ja, Moment. Mal sehen, was sie sagt. Moment. Hallo, Domian? Ja, Samira, grüß dich. Ich kann es gar nicht glauben, was ihr mir da erzählt. Ihr müsst doch kugelrund sein. Das Besondere ist, meine Freundin macht auch manchmal so Gestalten auf das Essen. Also die nimmt so Kartoffeln und dann macht die so Männchen da draus. Mhm. Tut die so Zahnstocher auf den Kopf von der Kartoffel und dann macht die so Formen draus. Dann also stellt die in ihr Zimmer auf, fotografiert die. Mhm. Und isst so sie hinterher Model. Auch? Aber sie isst sie hinterher nicht. Bitte? Aber sie isst sie hinterher nicht. Nee, das aber nicht. Wir haben schon mal Kartoffeln und Zwiebeln so roh gegessen. Und du bist auch nicht besonders dick? Nee, auch nicht. Wie wiegst du denn? Wie wiege ich denn? Also ich bin 1,67. Mhm. Und ich wiege unter 60, mhm, auf jeden Fall, ja. Wie lange macht ihr das schon? Also, wir haben uns kennengelernt und dann haben wir das verschwiegen, alles, die ganzen Sachen. Und dann irgendwann kam das raus, weil ich penne also fast jeden Abend bei der. Mhm. Und also dann machen wir die Nacht durch den ganzen Abend. Ja, wie lange geht das Spielchen? Kaffee und Essen durch. Geht das jetzt ein Jahr schon so, zwei Jahre? Zwei Jahre. Mhm. Mhm. Kaffeeschock habe ich ja schon verstanden, was ihr da... Ja. Was das ist. Wobei mir die Menge des Essens immer noch nicht so ganz klar ist. Ist es wirklich so ganz viel? Ja, das ist schlimm. Also wir gehen morgens einkaufen, meistens, mhm, im Schlafanzug noch. Mhm. Bei uns ist so ein Geschäft genau in der Nähe. Und dann, also sind wir da im Schlafanzug und die ganzen Leute gucken komisch. Und dann gehen wir zu dir nach Hause, weil die Mutter ist auch nicht da, die ist arbeiten. Aber Samir, hast du nicht Angst, dass ihr doch irgendwann mal ein bisschen dick werdet, zunehmend? Ja, es muss schon sein. Über kurz oder lang wird das passieren. Das ist gar nicht... Es ist ein, ja, Wunder, dass es noch nicht passiert ist. Wahrscheinlich sitzt ihr ständig auf dem Klo und habt eine Turbo-Verdauung, dass es immer wieder alles rauskommt. Nee, das passiert irgendwie nicht, weil... Ja. Ja, dann unterhalten wir uns so und machen die ganze Nacht durch. Wir schlafen ja auch nicht. Ja, aber das hält man ja alles nicht auf die Dauer aus. Ja, wir schlafen höchstens 2 Stunden jede 2 Tage. Kaffeeschock. Ja. Das habe ich wirklich noch nie gehört. Ich kenne das wirklich nur auch aus eigener Erfahrung, wenn ich mal zu viel Kaffee getrunken habe. Ist kein schönes Gefühl. Ja, ne? Dann backen wir und so... Habt ihr beiden Hübschen denn nichts Besseres zu tun? Zum Beispiel Jungs, euch mit Jungs zu beschäftigen? Ja, das haben wir aufgegeben. So, warum? Kein Bock mehr. Aber, ja, also wirklich, nee. Aber was ist denn eine Tüte Pommes mit Mayo gegen einen knackigen Jungen? Nichts, gar nichts. Ja, wir haben wahrscheinlich noch nicht den richtigen. Ich glaube auch noch. Also, übertreibt es nicht zu sehr, nicht, dass er irgendwie noch gesundheitlicher Schaden... Nehmt. Nee, wir haben ja auch nichts anderes zu tun. Wir gehen auch voll selten weg, außer am Wochenende. Ja, aber ihr geht zur Schule noch? Nee. Auch nicht mehr, hängt also ziemlich viel rum. Ja. Samira und Layana. Ja. Sie üben sich in der Völlerei. Mhm. Und ich wünsche, dass es bald ein Ende nimmt und ihr einen netten Jungen, beziehungsweise zwei nette Jungs kennt. Ja, okay. Vielen Dank. Tschüss. Und deine Sendung ist super, Domian. Danke. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt das große Fressen Teil 2. Und ich möchte mit Teil 2 deshalb, weil wir vor einem Jahr schon mal eine Sendung gemacht haben und da wirklich sehr bizarre Dinge zum Vorschein kamen und da haben wir uns gedacht, das setzen wir einfach nochmal fort 1999. Ich möchte mich mit euch unterhalten über ganz ungewöhnliche Essgewohnheiten. Also Dinge, die ihr gerne zu euch nehmt, wo andere Leute sagen, boah, das ist ja nicht möglich, das kann man ja gar nicht essen. Ich möchte mich mit euch unterhalten über Lebensmittel und Sex. Ich glaube, vor einem Jahr hat uns jemand diese wunderbare Geschichte erzählt, dass es bei Plus eine Gurkensorte gibt, die heißt wirklich Frauenglück. Also es gibt wunderbare Geschichten mit Lebensmittel, um Lebensmittel herum und Sex. Was macht ihr mit Lebensmittel in eurem Sexualleben? Ne? Mit Erdbeeren, mit Sahne, mit Champagner, mit Kaviar, also mit richtigem Kaviar meine ich jetzt. Was auch immer. Dann möchte ich mich mit euch unterhalten über ganz ekelhafte Essgewohnheiten. Vielleicht isst ja von euch jemand gerne Ratten oder Würmer oder so etwas und sagt, das ist das Natürlichste von der Welt, warum soll man keine Ratten, Würmer, Hunde oder weiß ich was essen? In anderen Ländern ist das auch Sitte. 0800 5678 111, das ist die Telefonnummer und die Faxnummer 0800 5678 110. Erzählt mir aus eurem intimen Essleben. Manfred, 45 Jahre alt. Hallo. Hallo, Domian. Ja. Grüß dich. Manfred aus Bayern. Aus Bayern. Siehst du, ich höre das an den ersten Silben. Ah, oh ja, das tut mir leid, wenn man das gleich hat. Nein, das ist ein wunderbares Dialekt. Also, oh, das ist aber schön. Ich bin ein Freund der Bayern. Ich fahre so gerne in Urlaub in Bayern, nach Bayern. Oh, das ist aber gut. Ja. Wo machst du Urlaub? Aber das dauert zu lange. Das dauert nicht zu lange. Wir müssen über das Essen reden. Was hat dich bewogen anzurufen? Ja, du hast gerade über Würmer geredet. Was habe ich gerade geredet? Über Würmer. Ja. Und? Und ich esse Würmer. Nein. Du isst Würmer? Ja. Was für Würmer? Ja, schöne, dicke Regenwürmer. Schöne, dicke Regenwürmer. Wie, ja. Wie isst du die denn? Ja, sie brate ich. Die in der Pfanne? Ja, das kommt drauf an. Wenn meine Frau zu Hause ist, dann darf ich es nicht in der Pfanne braten. Kann ich fast verstehen. Wenn ich deine Frau wäre, wäre ich da auch nicht so für. Ja, sie sitzt neben mir. Ich höre sie im Hintergrund. Ja, erzähl ja, erstmal weiter. Das habe ich... Also wenn die Frau zu Hause ist, dürfen die Würmer... In die Pfanne. Das sind so Regenwürmer, oder wie? Richtige Regenwürmer. Ja. Und das ist eigentlich rausgekommen, weil da hat es in der Bundeswehr so Überlegungstraining gegeben. Ja. Und da hat man furchtbar geäckelt vor den Würmern. Mhm. Und der Offizier, der hat es gegessen. Aha. Als Vorbild quasi? Ja, aber ich habe es nicht fertig gebracht, weil mir hat es gewirkt und... Aber irgendwann hast du gedacht, ich versuch's auch mal. Ja, weil man denkt dann, das ist eine Mutprobe. Ja. Und jetzt schmecken sie mir, das sind wie... Wann hast du denn zum ersten Mal dann die Würmer gegessen? Zu Hause oder bei der Bundeswehr noch? Nein, bei der Bundeswehr nicht. Zu Hause? Ja, zu Hause. Du warst dann in Bayern und hast gedacht, Mensch, die bei der Bundeswehr haben vielleicht doch recht, versuch ich's mal. Ja, und das sind... Gräbst du die in deinem Garten? Ja, oder mit Strom rausholen. Mit Strom? Ja. Dann steckst Stromkabel in die Erde und die Würmer... Ja, dann kommen die Würmer raus. Ja, leben die dann noch? Ja, ne? Ja, freilich, die leben. Und dann legst du die lebend in die Bratpfanne? Oder in eine Büchse, wenn ich in Freien essen muss, weil wenn Frau zu Hause ist, kann ich ja nicht in die Pfanne rein. Ja, das ist, Und dann mache ich ein kleines Feuerchen. Ja. Und dann so eine Büchse rauf oder so ein Deckel. Mhm. Da kommen die Würmer rauf. Und dann noch Sauerampfer und so einfach so was auf der Wiese wächst. Also die Würmer, die armen... Das ist gewürzt. Die armen Würmer werden lebendig gebraten. Ne? Aber ich glaube, das macht ihnen nichts mehr aus. Weil die sind ganz schnell. Heiß. Die schreien, die Würmer? Nein, natürlich nein, nicht mehr. Nein, Gott sei Dank nicht. Wie würzt du sie? Du hast von Sauerampfer. Sauerampfer. Bisschen Senf auch an die Würmer hinterher? Bitte? Bisschen Senf oder Ketchup? Nein. Da gibt es nur Kräuter vor der Wiese, wie Sauerampfer oder... Das ist ja sensationell. Mantel oder Brennnessel ja. Oder... Manfred, wie schmecken denn Würmer, gebratene Regenwürmer? Die schmecken... Du musst es mal probieren. Ja. Dann kannst du das ehrlich nur... Du musst uns ja den Mund... Dann kannst du das ehrlich nur empfehlen. Klar. Ich glaube, da könnte man ein Restaurant aufmachen sogar. Mach uns doch den Mund mal ein bisschen wässrig. Schmeckt das ein bisschen wie Hühnchen? Das kommt darauf an, wie lange... Wenn es brät, wenn es ganz lange, dann sind sie richtig musprig. Mhm. Das riecht dann ja fast wie Heuschrecken oder sowas. Wie Heuschrecken? Ja, ungefähr. Ja. So musprig einfach. Ja, wo wir alle Erfahrung mit knusprigen Heuschrecken haben. Ja, das gibt es auch. Da gibt es Lokale auch, wo man Heuschrecken bekommt. Ich weiß, ja, das ist wirklich mittlerweile mit das Mode. In Frankreich habe ich das auch schon. Und die Würmer, die schmecken noch besser. Das ist natürlich ein billiges Essen, ne? Du gehst in den Garten, holst die Würmer und kannst dir den Magen vollschlagen. Ja, aber nur die Frau, die ist... Die Frau ist... Gib mir doch mal deine Frau eben. Ja, die häkelt sie aber. Ja, ist egal, gib sie mir mal. Wie heißt deine Frau mit Vornamen? Hallo, Jürgen. Ja, hallo. Mit wem spreche ich? Ja, mit Tina. Mit Tina? Ja. Tina, dich ekelt das Ganze? Ja, und wie? Denn kommt er wirklich mit so einem ganzen Topf voll Würmer an und will sich die zubereiten bei dir in der Küche. Und wenn du zu Hause bist, sagst du, in meine Küche kommt kein Wurm. Genau. Und dann geht er raus in den Garten und bereitet sie sich dazu. Nee, er geht in die Wiese raus. In die Wiese raus, ja. Ah, ja. Da ist... Ja. Er hat die Steine gemacht. Ja. Macht Feuer an, also wie er mir das also und so dann sagt. Sitzt er ganz einsam und allein auf der Wiese und isst gebratene Würmer. Ich denke ja, ich bin nicht dabei. Also hast du denn ein einziges Mal probiert? Nein. Warum nicht? Nein, um Gottes Willen. Na, ich einmal würde ich schon probieren, wenn ich du wäre. Also, mir gefallen sie lebend besser. Ja, klar. Sicher. Die Schweinchen sind lebend vielleicht auch süßer als Wurst hinterher, aber... Aber ich habe so einen Ekel vor. Wie lange macht er das jetzt schon? Ja, seit 10 Jahren ungefähr. So lang. Und wie oft kommt das vor? Kommt drauf an. Also, wenn es regnet, öfter. dann öfter und wenn es trocken ist, natürlich weniger. Ne? Also, weniger, ja. Also Tina, dein Ding ist es auf keinen Fall. Und du sagst, in meinen Mund kommt kein Wurm. Kommt kein Wurm hin. Ja. Gib mir den Antwort mal kurz, Tina. Ja. Mach's gut, tschüss. Jürgen, ich finde deine Sendung super. Danke. Und jedes Mal, wenn ich frei habe, sehe ich dich. Das ist sehr lieb von dir, das freut mich. Tschüss, Tina. Okay, tschüssi. Manfred. Eine Frage noch. Nur ein Problem gibt's: im Winter habe ich dann großen Hunger nach Würmer. Du Armer. Du sollst hier vielleicht im Sommer ganz viele fangen und die einfrieren. Kann man das nicht? Ja, das könnte man vielleicht. Das wäre doch eine gute Idee, ne? Nee, aber das würde wieder nicht tun dürfen, weil dann die Frau die Würmer in der Gefrierdose. Genau, die Arme müsste sich ekeln, wenn das neben einem Putenschnitzel liegt. Das, das würde ich nicht machen. Also ich wollte dich nur fragen, du isst, aber das beantwortet sich eigentlich schon von allein, du isst die wirklich, weil du sehr großen Appetit drauf hast. Ja. Und es dir sehr gut schmeckt. Und ich empfehle dir, mit richtigen Kräutern, wie aus der Wiese wachsen. Vielleicht sollte ich morgen Nachmittag mal über eine Wiese gehen. Jawohl. Ein paar Würmchen holen. Brennnessel. Und da ich keine Frau zu Hause habe, die schimpft. Dann geht's nur leichter. Genau, könnte ich das zu Hause alles braten und ich lade dann. Das beste Rezept wäre noch. Ja? Was? Jetzt habe ich nicht verstanden. Das beste Rezept? Das beste Rezept: Frauenmantel. Ja. Sauerampfer. Ja. Löwenzahn. Ja. Also wir haben alle mitgeschrieben. Hoffentlich, dass sie jeder mal probieren kann. Manfred, ich danke dir für dieses aufschlussreiche Gespräch. Und probier es bitte mal. Ja, ich werde mal drüber nachdenken, sagen wir es so. Und ich glaube, ich bin dein treuerster Fan. Ach, wie lieb. Schöne Grüße nach Bayern. Alles klar, und komm in Urlaub, ja? Tschüss, Manfred. Tschüss. Tschüss. Gebratene Regenwürmer. Ja. Von dem Schwein zum Regenwurm, jetzt zu Michael, 23 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo. Michael, was hören wir jetzt von dir? Das große Fressen. Ja, also meine große Leidenschaft ist der Sex von der nackten Haut, also das Essen von der nackten Haut. Also du bereitest auch Regenwürmer zu? Nee. Kräftig gebraten, legst die auf deine Freundin drauf und dann schlägst du die ab, oder wie? Nee, Regenwürmer das nicht. Alles fing an, wir haben Frühstück im Bett gemacht, habe ich meiner Freundin serviert und auf einmal kam mir so die Idee, dass ich das Frühstück halt auf ihrem Körper ein bisschen verteile und abesse. Und da ist mir dermaßen einer hochgekommen, das kann ich dir nicht sagen. Michael, was esst ihr denn? Das ist ein Traum. Was esst ihr denn zum Frühstück? Was hast du denn auf dem Körper deiner Freundin verteilt? Müsli? Ah, na, Müsli. Rohes Ei oder was? Das Ei war gekocht, das habe ich ein bisschen klein geschnippelt und dann auf dem Körper verteilt, dann ein bisschen Marmelade drauf verstrichen, schön süß und dann Joghurt vielleicht. Sache. Joghurt? Joghurt nicht, ne? Joghurt könnte man doch auch auf einem Körper wunderbar verteilen. Ja, haben wir noch nicht probiert. Ne? Ist doch eine Idee. Auf jeden Fall ist das dann so dermaßen ausgeartet, dass das jetzt schon wie so eine Droge ist. Also wenn ich Essen zubereite und meine Freundin ist dabei, da denke ich mir. Und das macht sie dann auch manchmal, dass sie sich dann auszieht, auf den Küchentisch hinlegt und dass ich dann das Essen wieder auf ihrem Körper verteile. Es geht dann aber nicht nur ums Frühstück, sondern auch ums Abendessen. Ja, das ist dann immer weiter ausgeartet. Also ein Teller Erbsensuppe ist auch schon mal auf deiner Freundin drauf, oder wie? Nee, Erbsensuppe nicht. Na, was denn? Aber zum Beispiel habe ich mal Bratkartoffeln gemacht und ja, die muss ich dann erst ein bisschen abkühlen. Ich wollte gerade sagen, die sind... ein bisschen lauwarm sind. Ja, die Arme kriegt das heiße Fett auf die Haut. Nee, nicht das heiße Fett. Wo? Abkühlen lassen. Wo legst du denn am liebsten die Bratkartoffel hin? Ja, so auf der unteren Bauchhälfte, so dass es so zwischen die Beine geht. Und dann halt immer weiter. Ja. Sind dann halt keine Kartoffeln mehr da. Ja. Aber was anderes und das ist dann herrlich. Ja, wie war das gestern? Stachelbärchen, ne? Ja. Was noch? Bratkartoffel, was noch? Ja, dann habe ich zum Beispiel... Rührkuchen. Rührkuchen, ja. Aber der war gebacken schon. Naja, die Teigmasse habe ich dann so verteilt und das war jetzt echt so blöd. Ja. Ach, Michael, jetzt hat er gerade so schön angefangen zu erzählen, nun schämt er sich. Das ist ja blöd. Jetzt machen wir erstmal eine kleine Pause. 1.31 Uhr und 7 Sekunden und jetzt machen wir ein kleines Päuschen. 1.32 Uhr und 20 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das wird der Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema heute Nacht heißt das große Fressen. Erzählt mir alles rundherum um eure Essgewohnheiten, ungewöhnlichen Essgewohnheiten, ekelhaften Essgewohnheiten vielleicht für andere Leute. Oder was macht ihr mit Lebensmitteln beim Sex? Sexspiele mit Lebensmitteln. Erzählt's mir. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Ilse ist dran. Ilse ist 59 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Ja, hallo Ilse. Erstmal, deine Sendung ist ganz toll. Ich gucke schon sehr lange deine Sendung. Danke sehr. Und hatte schon einmal angerufen, das hängt gleich jetzt mit dem Thema zusammen. Mhm. Und zwar, ich erfülle mir meinen größten Wunsch. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Ich war zweimal in Papua Neuguinea und Irian Jaya. Ja. Und über die Essgewohnheiten, die wir dort auch zum Teil mitmachen mussten, im Küstenasmat von Irian Jaya. Da wollte ich eigentlich erzählen. Ja, erzähl mal. Ja, wir waren also bei den Korowais. Die Korowais ist ein Volk, was im Küstenasmat im Dschungel lebt, mhm, noch 100% Sammler und Jäger sind. Mhm. Aber keine Kannibalen. Doch, auch doch. Kannibalen. Oh. Ja, darüber hatten wir damals gesprochen, als ich sie schon mal anrief. Ich meine, davon haben wir jetzt direkt nichts mitbekommen. Ja. Einmal sind wir so ein bisschen damit konfrontiert worden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier erzählen soll. Ja, erzähl. Ja, ja. Wir kamen also in so ein Dorf, sage ich mal, und da war eine Stammesseele. Mhm. Da hatte ein Mann eine Stammes aus einem anderen Stamm eine Frau verführt und diese Frau war verheiratet. Mhm. Und da wurde diese Seele, die wurde dann also ausgetragen und da sind wir reingeplatzt. Ja. Und da hat dann unser Reiseleiter, sage ich mal, unser Expeditionsleiter, der hat dann veranlasst, dass diese Seele zum Stillstand kommt. Mhm. Und dann haben wir ihn gefragt, ja, wir waren also eine Nacht dort, wir haben dort in Zelten geschlafen und dann haben wir gefragt, wie das dann weitergeht. Mhm. Und da hat er dann gesagt, ja, wenn wir dann am nächsten Früh weg sind und dann werden die sich so lange bekriegen, bis der Übeltäter oder ein Gleichgestellter getötet wird und dann ist aus von dem geschädigten Stamm, also wo die Frau verführt wurde, wird dann das Herz gegessen und das Hirn gegessen. Ja, das ist dann halt roh in Irian Jaya. Nein, wird das roh gegessen, das Gehirn und das Herz. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Das kann, aber ich denke mal. Aber du warst nicht Zeugin von Nein, das wollte ich ja eigentlich gar nicht erzählen. Mhm. Aber wovon sich ja diese Urwaldstämme ernähren, die überhaupt keinen Kontakt mit der Zivilisation haben, die essen einmal das Mark der Sagopalme und als Protein, die haben ja sonst überhaupt kein Protein. Wobei, das klingt ja noch ganz okay, das Mark einer Palme würde ich auch essen. Ja, aber das ist ja nur so ein Stärkemehl, ja. Und als Protein essen die dann diese Sagolarven. Das ist ja so die Regenwurmnummer, ne? Irgendwie so ein bisschen. Ja, diese Sagolarven sind zu vergleichen mit unseren Engerlingen. Mhm. Ja, von den Maikäfern, die essen Larven. Essen sie die roh, oder? Roh und auch geröstet. Die haben sie also geröstet, die Kinder. Das heißt, du hast die auch zu dir genommen? Ja, die habe ich auch gegessen. Wie schmecken denn diese gerösteten Larven? Bitte? Wie schmecken denn diese gerösteten Larven? Ja, die sind so ein bisschen mehlig. Also wir haben sie nur geröstet gegessen. Mhm. Die schmecken eigentlich nach gar nichts, so ein bisschen, ja, so mehlig halt. Aber es hat dich nicht geekelt? Als wir in Papua-Neuguinea waren, das Jahr vorher, da sollten wir es essen, da haben wir Abstand davon genommen. Also da war ich noch nicht so weit. Aber ein Jahr später dann, ja. Geröstet kann man sich ja vieles eher vorstellen als roh, ne? Ja. Und es ist gesund. Bitte? Es ist sehr nahrhaft und gesund. Ja, natürlich. Ja. Natürlich. Ich habe eben schon im Vorgespräch gesagt, wenn ich jetzt hier Schnecken und Froschschenkel esse, ist das im Prinzip nichts anderes. Mhm. Froschschenkel sollte man ja auch nicht essen. Esse ich ja auch nicht, aber Schnecken esse ich. Isst du hier in Deutschland auch? Ja, natürlich. Du gehst auch durch deinen Schrebergarten, sammelst die kleinen Schnecken? Nein, ich werde natürlich die Schnecken essen, die ich in der Gaststätte also, bekomme. Also, Feinschmecker-Restaurant, ja. Was hast du da in auf deiner Reise noch an ungewöhnlichen Dingen zu dir genommen? Oh Gott. Ja gut, dieses Urwaldspinat haben wir immer gesagt. Urwaldspinat. Ja, und wir haben dann an Schweinefesten teilgenommen. Die werden dann zu Ehren, das war aber jetzt im Balientaal. Ja, Alter, erzähl mir doch mal, was ist denn Urwaldspinat? Aus was besteht der? Das ist irgendeine Pflanze, die holen die aus dem Dschungel und die wird gekocht und wird gegessen. Ist okay, ne? Ja, das ist... Ja, dann habe ich noch so ein schönes Erlebnis. Da saß mal neben mir so ein kleiner eingeborener Junge und es ist ja dort sehr schwülwarm und da hatte ich auf einmal so einen Steinbockkäfer. Das ist übrigens diese Sargolarve, das ist die Mase vom Steinbockkäfer. Und da hatte der den Steinbockkäfer an so einen Grashalm ausgespießt, so an den vorderen Beinen. Und dieser Käfer in Todesangst, der hat natürlich fürchterlich geflattert. Und das hat ja als, wenn die Lador benutzt, das Geräusch war auch ähnlich. Und auf einmal zog er dann diesen Halm raus, zog die Beine von diesem Käfer raus und dann hat er ihn in den Mund gesteckt, richtig draufgebissen, das hat richtig gekracht. Dann hat er den ausgesaugt und... Ja, ausgesaugt, also draufgebissen, die Schar, also die Flügel, den Chininpanzer oder was das da ist, durchbissen. Dann hat er ihn ausgesaugt und als er ihn leer gesaugt hatte, hat er den ganzen Käfer reingeschoben und dann hat er ihn richtig zerkaut. Das hat er so richtig gekracht. Mit dieser Geschichte verabschiede ich mich jetzt von Ilse. Ja. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Danke, Tobias. Alles Gute, tschüss. Viel Spaß und alles Gute für deine Sendung. Dankeschön. Sehr toll. Tschüss. Tschüss. Käfer ausgesogen. Sandra, 21 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Guten Morgen. Das große Fressen, Thema. Ja. Ungewöhnliche Essgewohnheiten, ekelhafte Essgewohnheiten. Was hast du zu erzählen? Ja, also mir geht es eigentlich eher um Sexspielchen. Ah, ja. Und zwar, ich bin verheiratet. Und schmiere gelegentlich schon mal den Penis meines Mannes mit Nutella ein oder sprühen mit Sahne. Ja. Und wenn du ihn dann mit Nutella eingeschmiert hast, was geschieht dann? Ja, das kannst du ja wohl denken. Nein, dann zieht der Arme eine Unterhose an und die Unterhose ist Nutella verschmiert. Es gibt doch keinen Sinn. Also es ist halt so, dass ich ihn dann halt ablecke. Ach so, ja. Und so halt diese Spielchen dann treibe, soll ich jetzt mal. Also mit Nutella, mit Schlagsahne? Ja. Was noch? Ja, das war's eigentlich. Ach, das war's schon. Ja. Gefällt's ihm denn? Ja, ich denke schon, sonst würde es sich hier nicht gefallen. Ne? Ja. Wie oft macht ihr das? Ja, gelegentlich. Also ich kann das so nicht genau sagen. Ihr müsst in guter Stimmung sein. Ja, ne? Also es kommt auch ganz spontan. Es wird nicht vorgeplant oder so. Dann sind wir halt im Bett und dann sage ich, okay, jetzt kommt Nutella dran. Und dann sagt er, oh ja, Nutella. Hol das Nutella-Glas. Und er weiß schon, was dann passiert. Ne? Ja, ja, klar. Sicher. Gibt es das denn auch schon mal umgekehrt, dass er dich mit Nutella oder Schlagsahne oder weiß ich was verwöhnt? Magst du das auch? Ja, sicher. Ja. Sonst würde es mir ja nicht gefallen. Ja, ich meine, da könnte man sich ja noch viel mehr einfallen lassen, ne? Ja, eigentlich schon, aber man muss da natürlich schon die Dinge dann auch zur Hand haben. Ne? Ist klar. Also ich hätte jetzt nicht Lust, so wie die Person vorhin irgendwie was zu kochen und dann auf dem Körper meines Mannes dann zu essen oder so. Das ist ein bisschen umständlich, ne? Ja, das verwirkt an mir dann auch die Laune. Ja, aber vielleicht solltest du mal so durch die Süßigkeitenabteilung schlendern, was man da noch alles so machen könnte, wie man ihn einpinseln könnte. Ja, da gäbe es bestimmt noch Möglichkeiten, das stimmt schon. Man kann auch schöne Schweinereien machen mit Mohrenköpfen, mit Negerküssen. Ah ja. Ja, kleiner Tipp von mir am Rande. Ja. Ja, das war's. Das hast du uns erzählt jetzt. Ich danke für deinen Anruf. Ja, ich danke dir auch. Tschüss, Sandra. Tschüss. Michael, 29 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo, Domian. Michael, was hast du zu erzählen? Also, ich bin Kellner in einem Restaurant, also in einem Tagesrestaurant. Wir haben von morgens 8 bis abends 8 auf und wir sind in so einer Passage, in so einer Einkaufspassage. Da sind halt 25 andere Geschäfte, ein großes Kaufhaus und es kommen halt so, es gibt ein einziges Kommen und Gehen, so Leute kommen rein, trinken Kaffee oder wollen auch essen, weil wir auch eine Speisekarte haben. Und ich finde also, die Deutschen haben absolut verlernt zu essen. Also ich meine, ich sehe das jetzt, ich arbeite da schon ein paar Jahre und ich sehe jetzt halt jeden Tag 8 Stunden. Und wenn du wirklich Leute siehst, die halt reinkommen und die sich zum Beispiel eine Haxe zum Beispiel bestellen, Die gibt's bei euch? Nicht immer, aber so zwischendurch auf der Tageskarte haben wir zum Beispiel auch mal eine Haxe drauf. Mhm. Und wenn du dann halt zuguckst, dann musst du halt nach 5 Minuten woanders hingucken, weil du kannst es dir nicht mehr antun. Wie essen die Haxe denn? Ja, normalerweise Messer und Gabel sollte es ja vielleicht mal zu Hause, würde ich sie vielleicht auch in der Hand nehmen, aber in der Öffentlichkeit würde ich es vielleicht nicht tun und da ist es halt gang und gäbe. Also sie nehmen dieses riesengroße Teil, diesen riesengroßen Knochen mit diesen Fettern in die Hand und es ist alles verschmiert und die Tischdecken sehen dann versifft aus und gnagen dieses Teil dann ab und es sieht einfach nur animalisch aus. Mhm. Oder aber wenn man zum Beispiel meinen könnte, das sind Leute, die vielleicht essen können, so Anzugsfuzzis, also die zum Beispiel auch zu uns kommen, so Banker oder sonst irgendwas, weißt du, die futtern dir dann noch die Salatgarnitur vom Teller. Das Letzte wäre vielleicht noch, dass sie den Teller vielleicht ablecken, aber ich denke, das machen sie dann nicht. Mhm. Aber wenn sie dann halt fertig gegessen haben und man sieht dann halt die Tischdecke, dann fragt man sich wirklich, in welchem Land man lebt. Also die Deutschen können wirklich nicht essen. Ein krasses Gegenteil dazu ist zum Beispiel, wir haben eine, die kommt halt öfter in der Woche und die ist blind. Die kommt halt immer mit einer älteren Dame. Setzt sich immer an den gleichen Tisch und wenn du der zum Beispiel beim Essen zuguckst, also da kommt kein Krümel irgendwie am Tellerrand weg oder es liegt nichts auf der Tischdecke und da muss man wirklich sagen, die sieht's essen nicht, aber die kann essen. Mhm. Sind diese Negativbeispiele, sind die schon in der Mehrzahl oder sind die einfach nur so in Erinnerung für dich am Also ich finde schon, dass das in der Mehrzahl ist. Also dass ich halt, ich meine, weil ich halt täglich da arbeite, ne? Also die Esskultur, mit der Esskultur ist es nicht so weit her, zumindest in eurem Restaurant. Wenn du das wirklich siehst und das dann wirklich tagsüber oder 8 Stunden lang sehen musst, dann fragst du dich wirklich, warum und weshalb. Also die Deutschen können einfach nicht essen heutzutage. Hast du denn, na, ich weiß nicht, ob das früher konnten und ich weiß nicht, ob das nicht bei anderen Ländern genauso ist, wenn man genauer hinguckt. Hast du überhaupt noch Appetit, wenn du das den ganzen Tag dann gesehen hast? Also bei uns nicht. Bei euch nicht? Nee. Machst du dann dir zu Hause was oder gehst du woanders hin essen? Ich gehe auch woanders hin essen, aber normalerweise esse ich schon zu Hause. Ich meine, okay, wir können auch tagsüber einmal essen da, ne? Aber ich meine, wenn du da mehrere Jahre arbeitest, dann hast du natürlich irgendwie nach 1 oder 2 Monate schon die Speisekarte von vorne. Ist klar, du kannst dann im Endeffekt auch nicht mehr sehen, ne? Also das für dich Unästhetischste ist das mit den Schweinshaxen. Also die Schweinshaxen ist einfach das Ekelhafteste, was es überhaupt gibt. Also wenn ich die habe, dann möchte ich an diesem Tag lieber frei haben, weil wenn dann alle Leute die Schweinshaxe essen und sie in die Hand nehmen und das Fett, das trieft da runter auf die Tischdecke und es ist einfach nur ekelhaft. Mir ist es auch unbegreiflich, wie jemandem das schmeckt. Ich finde es völlig ekelhaft. Ich habe es noch nie gegessen, das ist ja da gerade das, aber ich weiß, ich könnte es nicht essen. Ich habe es einmal probiert und habe es ganz schnell wieder zur Seite gestellt. Also, schmeckt bevor man durch dieses Fett irgendwie durchgegraben hat, dann ist man im Endeffekt sowieso nur auf dem Knochen, man hat kein richtiges Fleisch und ja, ich weiß nicht, also ich könnte es nicht essen. Der Mensch ist halt animalisch. Du hast vollkommen recht. Ja. Tschüss, Michael. Okay, tschüss. Tschüss. Bernhard, 29 Jahre alt. Ja, hallo? Ja, schon guten Morgen. Morgen. Hallo. Bernhard, ungewöhnliche Essgewohnheiten? Essen und Sachs oder was? Ja, ich höre gerade direkt euch auf über Schweinshaxen und es ist ekelhaft und sonst was. Zu dem, was ich manchmal vorgesetzt kriege, ist es eigentlich Kaviar. Was kriegst du denn vorgesetzt? Eigentlich ist es mir direkt peinlich zu sagen. Ich weiß jetzt nur, dass meine Freundin nicht zuhört. Ja, es hört sich blöd an, aber meine Freundin setzt mir manchmal ihre Exkremente vor zum Essen. Jetzt gehst du erstmal bitte ein bisschen näher ans Telefon. Ja, hörst du mich besser jetzt? Klingst so seltsam. Ja. Deine Freundin setzt dir ihre Ausscheidungen vor? Ja, und zwar, das kam so, ich wusste das nicht, ja. Und die kocht recht gerne. Und hatte aber immer schon so eine sadomasochistische Anlage irgendwie in sich. Ja, und irgendwann dann, nach einem schönen Abend und danach auch nach einem angenehmen Sex, sagte sie, weißt du, was du heute gegessen hast? Und so, ich war ein bisschen ungewohnt, aber ja, es war mein, naja. Also ihr Kot war das? Ja, aber sehr gut garniert. Also ich weiß nicht, ob du es gemerkt hättest, gell? Wie hat sie den eingearbeitet? Es war mit Pasta und es war mit allem drum und dran und Knoblauch und sonst was. Und ich muss sagen, die ist Vegetarierin. Und bei Vegetariern riecht er das ganz anders jetzt zum Beispiel als bei Leuten, die Fleisch essen. Ja. Ist ja wie zum Beispiel, also ich, blöder Vergleich, aber die Kuh, also der Kot von der Kuh riecht anders als der vom Hund zum Beispiel. Also Bernhard, das ist natürlich... Es ist hammerhart, ja. Es ist wirklich hammerhart. Als sie dir das gesagt hat, wie hast du darauf reagiert? Ich habe sie erst mal angeschaut wie eine Kuh. Ich glaube, ich hätte sie rausgeschmissen. Ja, ich liebe die Frau seit 6 Jahren. Was hast du gesagt? Und ich habe gesagt, du verarschst mich, oder was soll das? Nein, das war jetzt ein Test und das ist ein Test, wie weit die Liebe geht zu mir. Und du sollst lernen, das zu schätzen auch, ja. Du liebst sie seit 6 Jahren. Ja, nach also wie vielen Jahren? Halt 5 ungefähr, das erste Jahr noch nicht so. Nach wie vielen Jahren hat sie das gemacht? Das war erst vor einem halben Jahr. Du bist sicher, dass sie es vorher nicht gemacht hat? Nee, weil da sind wir eigentlich mehr essen gegangen. Ich weiß nicht, ob sie sich in die Küche geschlichen hat oder den Koch gestochen hat. Ja, aber nun ist es passiert, vor einem halben Jahr. Das war nicht nur einmal, das war am Anfang, das ist jetzt einer heimlich gemacht, ja. Und dann wusste ich das aber. Mhm. Und sie hat mich aber immer irgendwie so erpresst. Und sie hat was zu bieten, also sie hat wirklich sehr viel zu bieten. Und auch durch ihre Art irgendwie hat sie mich irgendwie in der Hand. Und sie hat das dann so gedreht, ja, wenn das jetzt einmal die Woche oder so, wenn das jetzt nicht mehr läuft, ja. Mhm. Naja, dann kannst du eine andere suchen und so, und die das halt nicht mehr so bringt. Und also du bist bereit, das mitzumachen, oder wie? Ich bin in einer gewissen Phase, bin ich da abhängig. Und obwohl mich das irgendwie, jetzt wo ich es weiß, ja, an Ekel total, ja. Mhm. Ja, irgendwie ist gut. Ja. Irgendwie ist gut. Ist klar, aber es ist immer die Frage, was man abwägt. Ich meine, wenn man, ich nenne es das fast hörig ist, wenn man fast hörig ist, eine Frau, ja. Also ich finde es schon schlimm, eigentlich. Nicht eigentlich, ich finde es schlimm, dass sie dich bekocht hat, ohne dich voll informiert zu haben, in dieser Art und Weise. Ja, das ist schlimm und vor allem ist es das halt so, ich sehr schlimm. Meine, wenn sie so drauf ist und sie hat das mit dir abgesprochen, okay, ist nicht unser Ding, aber... Ja, ja, aber sie wollte das halt irgendwie testen und danach, ob ich es merke, und ich habe eigentlich nichts gemerkt, also es war so, wirklich so, dass ich dachte, das ist irgendwie, weiß ich nicht, vegetarisches Gericht oder was sonst was. Jetzt musst du ständig den Horror haben, wenn sie irgendetwas kocht, dass sie ihre Scheiße da rein... mengt. Ne, eigentlich nicht, weil jetzt sagt sie es eigentlich, ja. Mhm. Dann und dann ist es so. Und wenn du es jetzt auch weißt vorher und dann hast du deinen Teller da voll, was ich was, plus eben das andere auch, ja. Kriegst du das überhaupt runter? Es ist, die Frage ist das, ich weiß eigentlich, was danach kommt und das ist halt das, wo ich dann abwäge, ist es das wert, dieser kurze Ekel für diese langen Stunden, schöne Sache eigentlich dann, was, ja? Was genau kommt denn danach? Ja, das kann man jetzt nicht so beschreiben. Auf jeden Fall ist es halt, also durch ihre Art und wie sie den Sex alles rüberbringt und so, ja, ist es halt genau das, auf was ich abfalle. Es ist genau das, was mir zusagt und was ich noch bei keiner anderen gefunden habe. Also für sie? Das weiß sie. Mhm. Und sie steht ja auch drauf. Ich meine, ich stehe jetzt nicht drauf, Scheiße zu essen auf der Stadt, mich ekelt. Ich bin jetzt kein, ja, es gibt ja so Leute, die wollen das, ja. Mhm. Ich eigentlich nicht, aber ich denke halt, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann findet es irgendeinen anderen Blöden und der hat halt auch die Freude an ihr dann. Und da ist halt die Frage, was ich da machen soll. Ja, ich wüsste genau, was ich machen sollte, aber du bist in anderer Weise involviert, merke ich schon. Ja, ich bin da irgendwo total gefangen, ja. Für sie ist das, vermute ich mal, so wie du das jetzt gerade beschrieben hast, für sie ist das ein sexuelles Vorspiel. Ja, nicht eine Machtausübung, eine gewisse, denke ich mir auch, ja. Läuft denn euer Sex dann auch SM-mäßig ab? Nee, also SM-mäßig kann man nicht sagen, aber sie bestimmt eigentlich sowas steht, ja. Aber es ist nicht schlagen oder so. Nicht. Beim Sex gibt es aber keine diversen Urin- oder Kaviar-Spiele, das nicht, auf keinen Fall. Nee, also das ist bei ihr nur so, dieser Aperitif, wie sie das nennt, ja. Macht sie das, sie macht das geil, ne? Sie baut es total auf, ja. Dass sie mich vorher irgendwie durch ihre Exkremente erniedrigt und das ist ihr Aperitif und sie sagt auch nur durch das kann sie danach so ausschweifend sein oder so toll sein, wie sie dann auch ist, ja, was mir dann zugutekommen soll. Pervers. Ich finde es pervers. Ja, ist es. Ich finde es pervers. Ich finde es immer pervers, wenn sowas einseitig ist. Ja. Wenn du. Ja, ich meine, ich könnte ja gehen. Es zwingt mich ja nicht, ja. Du bist dieser Frau hörig. Insofern, ja. Es gibt aber ja ich habe keinen Bock weiter das Zeug zu fressen. Ja. Ja, also eben doch nicht, ne? Also nee. So klar ist es für dich dann ja doch nicht. Ja, vor allem, seit ich es wusste, ja, weil ich meine, der Gedanke alleine, ich meine, ich bin halt nicht so auf der Schiene, es gibt Leute, die stehen drauf. Aber. Dass du überhaupt danach, wenn du das gemacht hast, wenn du das in dir hast, noch Lust auf Sex hast, ich würde ins... Da war Pause, also ich habe drei Monate, habe ich mit dir kein Wort geredet, ja. Nee, ich bin aber jetzt nur noch in McDonald's gegangen und dann... Ja gut, aber du sagst ja jetzt, dass du es weißt und ihr esst es und danach kriegst du eine sexuelle Belohnung, sozusagen. Ja, aber ich habe in der Zeit, nachdem ich es wusste und wo dann Funkstelle war, von meiner Seite aus, habe ich da mit anderen Mädchen irgendwie probiert oder so, aber ich habe immer gemerkt, es ist nicht mein Ding, es ist nicht das, ich brauche diese Frau, weil sonst das andere, das ist nur 8,15, das bringt mir nichts. Ja. Ich meinte es aber so, du hast es ja gegessen, oder wenn du hast gerade mir gesagt, dass du es mittlerweile weißt, wenn sie es zubereitet und danach gibt es Sex zwischen euch beiden, dass du dazu überhaupt in der Lage bist, ich würde aufs Klo gehen und kotzen. Ja, das geht, dann trinke ich eine Flasche Wein dazu, oder? Boah, ist das hart. Ist das hart. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und ich würde die Frau rausschmeißen, so weit wie es irgendwie möglich ist. Sie wohnt nicht bei mir. Ja, oder ich würde gehen. Oder ich, also der, ja, du hast ja noch nicht gesehen, die Frau. Nein, kein Mensch dieser Welt ist so geil, dass ich das für ihn täte. Ja. Kein Mensch. Ja, wie gesagt, lange mache ich das auch nicht. Und ich finde es auch, wie gesagt, von ihrer Seite aus auch nicht in Ordnung, dir das quasi aufzuzwängen. Ne? Aber ja, die zwängt ja nicht. Sie sagt ja, wenn nicht, dann geht's. Ja gut, was ist ja das? Ist, wenn das kein Druck ist und keine Erpressung, was dann? Ja, ist das eine Liebe? Hier, du musst meine Scheiße fressen. Wenn du das nicht tust, gehe ich. Na toll. Ja, oder so. Es gibt halt keinen Sex dann, ja. Ja, klasse. Ja, da musst du sehen, wie du mit zurande kommst. Ja. Ich finde es nicht in Ordnung. Aber du wirst sie verlassen, oder? Ich würde sie natürlich verlassen, ohne eine Silbe und Sekunde darüber nachzudenken. Naja, okay, dann werde ich nochmal große Gedanken machen, weil mich trotzdem die Situation auch sehr an. Ja, aber okay, danke, du. Tschüss. Ciao. Mann. Stefan. 22. 21. 21. Ganz genau. Jetzt habe ich einen alten Mann aus ihm gemacht. Ja, Mann. War nicht schlecht. Krass, ne? Was wir gerade gehört haben. Auf jeden Fall. Würdest, also da habe ich es auf jeden Fall viel besser. Würdest du das für eine Frau tun? Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen. Nein. Nee. Aber du hast es besser, sagst du. Inwiefern? Ja, inwiefern habe ich es besser? Ich sag mal, ich habe ein Mädchen über so eine Telefonline kennengelernt. Mhm. Und ja, mit der hatte ich dann auch dann an dem Abend Kontakt. Und das entwickelte sich eigentlich recht schnell. Und es stellte sich dabei heraus, so, dass sie eigentlich unheimlich darauf steht, also jetzt auf Blasen. Mhm. Und dass dann natürlich danach, wenn es dann zum Höhepunkt kommt, dass man dann natürlich nicht vorher Bescheid sagt, sondern dass es dann eben dazu kommt, dass man dann einfach kommt und es trotzdem weitergeht. Und sie sieht, ich meine, ich hatte sie mal öfters gefragt, so, hör mal. Also das hat sie dir beim ersten Mal am Telefon erzählt, oder wie? Bitte? Das hat sie dir beim ersten Mal? Nein, wir haben uns dann am Abend getroffen. Ah ja. Ganz genau. Und ja, ich habe sie dann gefragt, hey, wie siehst du das eigentlich? Und ich meine, ich bin ja jetzt in einer ganz anderen Situation als der Kollege von gerade. Mhm. Sondern ich sag mal, für mich ist es eher unangenehm. Weil ich bin dann da in dieser Situation, ja, irgendwo ist es schon unangenehm beziehungsweise peinlich. Und aber ich sag mal, sie steht voll drauf. Mhm. Und ich kann das irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen. Und sie sagt einfach, ja, mein Gott, wenn man doch dabei alles Gesunde abbekommt, was man so eben... ne, bekommen kann. Also ihr habt das schon einige Male praktiziert. Auf jeden Fall, auf ja. Auf jeden Fall. Mhm. Ja, sind schon ein paar Male zustande gekommen, ja. Und jetzt gibt es erstmal zwei Aspekte. Den ersten Aspekt möchte ich schon mal sofort wieder mal nennen und ich werde nicht müde, den hier zu nennen. Wir haben alle etwas und immer wieder gehört schon von AIDS-Vorbeugung und Infektionsvorbeugung. Und wenn man ejakuliert im Mund und das runterschluckt, ist das eine ganz üble Geschichte, wenn man den Partner nicht kennt. Ja. Das sagen wir nochmal ganz klar. Bei allem Spaß am Sex und Schweinereien, das kann man mit fremden Leuten nicht machen. Das ist die Grundregel von Safer Sex. Blasen ja, aber bitte nicht im Mund kommen. Okay. So, das klären wir jetzt nochmal. Jetzt habt ihr es aber dennoch gemacht und du sagst, dass es dir peinlich ist, wenn sie das bei dir macht. Ist richtig, ja. Warum? Weil ich nicht dran gewohnt bin. Ja. Ich sag mal, meine letzte Beziehung hat 6 Jahre gedauert. Ich sag mal, ich befinde mich im Moment in so einem, ich meine, ich bin 21 und meine letzte Beziehung hat ziemlich früh angefangen. Also demzufolge war ich zwischen 15 und 16. Mhm. Und ich sag mal, dadurch ist natürlich okay, bei ihr jetzt nicht so die Gefahr, sich besonders bei mir anzustecken. Aber ich sag mal, ich denke natürlich auch oft daran, wie sie sich so sonst, ich sag mal, was ich natürlich nicht weiß, so, in ihrem Sexualleben so weiter fortbewegt eben so. Ist das denn eine reine Sexbeziehung jetzt, oder würdest du sagen? Das ist eine reine Sexbeziehung, ja, ist richtig. Und schlaft ihr gar nicht richtig miteinander? Wir schlafen überhaupt nicht miteinander. Das ist einfach so. Reine Oralsex ist das. Nee, reine Oralsex, ganz genau. Und auch nur einseitig, dass sie sich mit dir beschäftigt? Ganz genau, so ist richtig, das ist richtig. Ist es dir peinlich, weil das vielleicht auch noch so eine moralische Grenze darstellt? Irgendwo ja, weil ich sag mal, ich bin sehr an dieser Moralgrenze, ich sag mal, wie gesagt, meine letzte Beziehung hat so lange gedauert und irgendwo, ich weiß nicht, ich habe jetzt dieses Mädchen kennengelernt, das ist für mich eine ganz neue Erfahrung. Mhm. Ich sag mal, dass auch mal sowas, dass es sowas gibt und ich sag mal, ganz ehrlich gesagt, es ist auch irgendwo geil. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn der ganze AIDS-Infektionsfaktor abgeklärt ist und man einen Partner hat, dem man vertraut, ist das schon sehr geil, ne? Auf jeden Fall. Ist das schon super geil. Ja, einfach, weil es macht die ganze Sache viel unentkrampfter. Mhm, weil klar. Man hat einfach nicht dieses Problem vorher, ja, mein Gott, Sekunde mal, stopp, jetzt ist es soweit. Und es ist einfach irgendwo, ich weiß es nicht, man kann es irgendwie nicht beschreiben. Es ist einfach eine ganz besondere Sache. Vor allen Dingen, das ist so eine doppelte Sache. Es ist nicht nur dieser Oralsex, es ist zusätzlich noch diese Sache, so eben dass die Partnerin eben das so ausführt. Und das ist dieser zusätzliche Kick irgendwo. Ich weiß es nicht, und das ist natürlich... Es ist eine gute Geschichte dann, ne? Auf jeden Fall. Ich kann es bestätigen von beiden Seiten, passiv und aktiv. Ja, ich kann es aber irgendwie nicht nachvollziehen, dass es ihr groß Spaß macht. Ja, gut. Ja, das verstehe ich nicht. Wie soll es denn weitergehen? Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin schon irgendwie auf der Suche nach einer festen Beziehung, aber irgendwo, ich sag mal, wenn man natürlich irgendwie so eine Sache da hat, kann man irgendwo nicht darauf verzichten, sag ich mal, ne? Also es ist irgendwie, mein Gott, ich meine, es kommt mal dazu, dann rufe ich mal da an und irgendwie sagt sie dann, ja, komm mal vorbei. Das ist praktisch, ne? Auf jeden Fall. Dennoch, geh weiter auf die Suche nach einer festen Beziehung, und wenn du, wenn das Glück vielleicht sich so ergibt, dass du in einer festen Beziehung so eine Sexualität auch leben kannst, ist natürlich grandios, ne? Auf jeden Fall. So etwas zu machen mit jemandem, den man liebt, oder machen zu lassen an sich von jemandem, den man sehr liebt, ist es toll, eine ganz, ganz feine Angelegenheit. Auf jeden Fall, das ist richtig. Stefan, viel Glück bei der Suche nach einer tollen Frau. Ja, genau. Ich wollte noch einmal dir kurz zu deiner Sendung gratulieren. Danke. Ich gucke eigentlich immer, wenn ich die Möglichkeit dazu habe, gucke ich die auch und höre die über Radio, und wirklich spitze. Na prima, vielen Dank. Tschüss. Alles klar. Tschüss. Jo, tschüss. So, jetzt haben wir noch die Karin. Und Karin ist 32. Ja, hallo, ich bin Karin. Grüß dich. Wir haben nicht viel Zeit, du musst direkt loslegen. Okay, ja, also ich wollte sagen, dass ich sehr ungewöhnliche Essgewohnheiten habe, weil ich nämlich Food-Designerin bin. Du bist Food-Designerin? Das bedeutet, dass ich jeden Morgen sehr viele verschiedene, unterschiedliche Produkte verkosten muss. Für eine Firma, die Lebensmittel herstellt und verkauft? Wir sind ein ganz ungewöhnliches Unternehmen, davon gibt es nur zwei überhaupt in Europa. Wir sind nämlich unabhängig und entwickeln also für unterschiedliche Lebensmittelfirmen neue Produkte. Das heißt, wir machen Trendforschung, überlegen uns, was ist so auf dem Markt, was isst der Deutsche gerne, und versuchen dann neue Produkte zu entwickeln oder halt bestehende Produkte auf den deutschen Geschmack abzustimmen. Also das können Suppen sein, Pizza sein, was auch immer. Und das muss kann dann zum Beispiel auch mal sein, dass wir eine Ladung neue Produkte von einer Firma aus Frankreich bekommen, die auf den deutschen Markt bringen wollen. Und da sind halt manchmal auch total abgefahrene Sachen dabei. So, da musst du arme, nachdem du gefrühstückt hast, gehst du dann zur Arbeit und fängst an zu essen. Ja, wobei ich morgens gar nicht frühstücke, weil ich ja schon immer weiß, dass das auf mich zukommt. Schluckst du das alles runter oder spuckst du es wieder aus? Also man sagt, man soll es eigentlich wieder ausspucken, aber es gibt bestimmte Dinge, die man also auch nur erfassen kann, zum Beispiel die Akustik beim Beißen eines Produktes oder das Schluckverhalten, ich sag mal die Konsistenz des Produktes richtig zu spüren, dass man es eigentlich auch runterschlucken muss. Hast du denn auch schon erheblich dann zugenommen durch diesen Job? Nee, das geht eigentlich. Das geht. Also ich sag mal, man kann sich ja darauf einstellen, man isst natürlich auch nur sehr kleine Mengen von dem jeweiligen Produkt, um überhaupt diese Masse zu leisten. Manchmal müssen wir 30, 40 Produkte verkosten, ne? Karin, jetzt ist die Sendung zu Ende. Es tut mir sehr leid, aber so als kleinen Schlussschmankerl war das noch interessant, von dir zu hören, was du machst. Alles Gute. Okay. Tschüss, Karin. Das war's für heute Nacht in der Technik. Leo Scholten, das große Fressen, Teil 2, hieß unsere Sendung. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 live und wieder Fernsehen mit einer offene Show. Ciao.